1. Jacob Erfer, das Leben son behaupteten, habe sich den gesamten Besitz ihres Vaters angeeignet und seinen Reichtum daraus geschöpft. 2. Jacob bemerkt auch, dass Lebenshaltung im Gegenüber nicht mehr so freundlich war wie zuvor. 3. Daraufhin sprach der Herr zu Jacob, kehre in das Land deiner Vorfahren und zu deiner Verwandtschaft zurück, ich werde mit dir sein. 4. Jacob sandt Boten aus, Ral und Lisu sich auf das Feld zu rufen, wo sein Herden weideten. 5. Sagt zu ihnen, ich sehe, dass ihr Vater mir nicht mehr dieselbe freundlich mien seit wie früher, Dr. Gott meins Vaters wurstets mit mir. 6. Wisst selbst, dass ich ihrem Vater mit all meiner Kraft gedient habe. 7. Ihr Vater hat mich jedoch betrogen und meinen Lohn zemul gindet, Gott hat es ihm aber nicht erlaubt, mir Schäden zuzufügen. 8. Wenn sagt, die gesprenkelten Tier sollen den Lohn sein, gebar die gesamte Herd gesprenkelte Lammer, sagte Hingegen, die gestreiften Tier sollen den Lohn sein, gebar die gesamte Herd gestreifte Lammer. 9. Auf dies Weise entsog Gott ihrem Vater das Vieh und gab es mir. 10. Waren der Paarungszeit der Schaf so ich dutlich im Traum, das die Bock, die Schaf deckten, gestreift, gesprenkelt und gescheckt wären. 11. Und der Engel Gott sprach im Traum zu mir, Jacob. Ich antwortet, hier bin ich. 12. Sagt, sei, Albock, die Schaf decken, sind gestreift, gesprenkelt und gescheckt, den ich habe als gesehen, was Leben dir angetan hat. 13. Ich bin der Gott von Bethel, wo du einen Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde abgelegtest. Brich nun auf, verlass dieses Land und kehre in dein Heimatland zurück. 14. Ral und Lee erwideten im, haben wir denn noch einen Anteil oder ein Erbe im Haus an Sears Vatters. 15. Betrachtet uns nicht als Fremde, die uns verkauft und das erhalten Geld längst verbraucht hat. 16. Denn der gesamte Reichtum, den Gott uns ihrem Vater entzogen hat, gehort uns und uns ihren Kindern. Handel also genauso, why Gott es dir befohlen hat. 17. Daraufhin setzte Jacob sein Kinder und sein Frauen auf die Kamele. 18. Anschließend trieb all sein Vieh und seinen gesamten Besitz, den in Mesopotamien erworben hat, wo sich her, zu seinem Vater Isaac ins Land Kanan zu ziehen. 19. Warend Leben sein Schaf scheren gegangen war, stahl Ral die Horsgotte ihres Vaters. 20. Jacob tauschte Leben, den Aramer, in dem im sein Flutschtabsicht verheimlichte. 21. So flove mit allem, was im Gehort, brach auf, ubequet den Fluss und schlug die Richtungsum Geburge Gilead ein. 22. Dritten Tag word Leben mitgeteilt, das Jacob geflohen war. 23. Daraufhin nahm sein Verwandten mit sich, befolk Jacob sieben Tagesreisen wheat und holt in schließlich im Gebirge Gilead ein. 24. Doch Gott erschien Laban, dem Aramer, in der Nacht im Traum und warnte ihn, hüt dich davor, Jacob et was Boses anzutun. 25. Als Laban Jacob erregt, hat Jacob sein Zelt auf dem Berg aufgeschlagen, warend Laban und sein Verwandten Lager ebenfalls im Gebirge Gilead aufschlugen. 26. Laban sprach zu Jacob, warum hast du versucht, mich zu überlisten und mein Tochter wie Kriegsgefangen fortgeführt. 27. Warum bist du heimlich geflohen und es mich getauscht, anstatt mich zu informieren, damit ich dich mit Freud, Jessang, Pauken und Hafen hat verabschieden können. 28. Du hast mir nicht einmal erlaubt, mein Enkel und Tochter zu küssen. Dein Handeln war wirklich unüberlegt. 29. ICH hat die Markt, Juk Schaden zuzufügen, Dr. Gott deines Vaters hat mich letzt Nacht gewarnt, Hüt dich davor, Jacob et was Boses anzutun. 30. Gut, du bist gegangen, weil du dich nach deiner Heimat sentest, aber warum hast du mein Gotter gestohlen? 31. Jacob antwortet Laban, ich hat Angst, dass du mir dein Tochter gewaltsam in Tresen wordest. 32. Wer auch immer dein Gotter bei sich hat, soll nicht im Leben bleiben. Dirch such im Besein unsere Verwandten als, was ich. Besitz und nimm dir, was dir gehört. Jacob was jedoch nicht, das Rahl die Gotte gestohlen hat. 33. Laban betrat Jacob zelt, dann lie zelt und das zelt der beiden Magda, fand aber nichts. Danach verlies er lie zelt und ging in Rahel zelt. 34. Rahl hat die Horsgotte genommen, sie in den Kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt. Laban dirch sagt das gesamte zelt, fan jedoch nichts. 35. Sie sagt zu ihrem Vater, sei nicht zornig, mein Herr, das ich nicht wo dir aufstehen kann, denn ich habe gerade mein Period. Obwohl er weiter suchte, fand er die Horsgotte nicht. 36. Jacob word zornig und tadelte Laban. Er fragte Laban, was habe ich verbrochen oder gefällt, dass du mich so eifrig verfolgtest. 37. Du hast meinen gesamten Hausrat durchsucht, dass du debiet was von deinem Besitz gefunden. Lege es hier vor uns hier verwanten, damit sie entscheiden können, wer von uns beiden im Recht ist. 38. Zwanzig Jahr lang war ich bei dir, den Mutterschafen siegen hatten kein Felgeburten, und ich habe niemals wieder aus deiner Herd gegessen. 39. Was von Wilden Tyren Zerissen word, habe ich dir nicht gebracht, sondern must es selbst ersetzen. Du hast es von mir gefordert, egal ob es tagsüber oder nachts gestohlen word. 40. Tagsüber lit ich unter der Hitze und nachts unter dem Frost, so dass ich kaum Schlaf fand. 41. Zwanzig wohl ja habe ich dir in deinem Haus gedient, wir sind ja für den beiden Doktoren sex ja für den Schaf. Doch du hast meinen Lohn zehnmal gehindert. 42. Wer nicht der Gott meins Vorfahren, der Gott Abrahams, den Orch Isaac Verit, für mich gusen, hattest du mich mit leeren Handen fortgeschickt. Gott hat mein Lied und mein Hart erbiert gesehen und in der Vergangen in Nacht darüber geteilt. 43. Laban antwortet Jacob, die Frauen, die Kinder und das wie gehoren mir und als, was du siehst, ist mein. Doch was kann ich jetzt meinen Tochtern oder ihren Kindern anten. 44. Komm, lass uns einen Bund schließen, do als age zwischen uns deinen Soul. 45. Daraufhin nahm Jacob einen Stein und stellte in als Gedenkstein auf. 46. Jacob forderte sein Verwandten auf, sammelt Stein. Sie sammelten Stein und errichteten einen Hofen, danach aßen sie dort auf dem Steinhofen. 47. Laban nannte den Hofen Jäger Sahadutha, Jacob aber nannte ihn Geld. 48. Laban erklärt, dieser Steinhofen ist Hutzage zwischen mir und dir. Die Schald Nantio in Geld. 49. Ananti in Orchmisper und sagt, der Herr mode zwischen uns wachen, wenn wir wohnen an der Infant sind. 50. Soltest du mein Tochter schlecht behandeln oder weitere Frauen zu ihnen nehmen, wenn niemand sonst bei uns ist, so bedenk, Gott ist sage zwischen mir und dir. 51. Laban sagt zu Jacob, sei, dieser Steinhofen und der Gedenkstein, den ich zwischen uns errichtet habe. 52. Dieser Steinhofen und dieser Gedenkstein sollen zugen sein, das weder ich diesen Hofen überschreiten darf, dir schaden zuzufügen, noch du ihn überschreiten darfst, mir schaden zuzufügen. 53. Der Gott Abrahams und der Gott Naas, der Gott Ayers Vaters, sollen Richter zwischen uns sein. Jacob schwor bei dem Gott, den sein Vater Isaac Verit. 54. Danach schlagte Jacob opfertier auf dem Berg und lud sein Verwandten zum gemeinsamen Mahl ein. Sie aßen zusammen und verbrachten die Nacht auf dem Berg.